treuesten der Treuen wurdet ihr genannt. An der Front kämpftet ihr Hand in Hand. Eure Ehre war die Treue zur Nation. Den Bolschewismus stürztet ihr vom Thron. Für freies Europa zogt ihr in den Krieg. Es gab für euch nur eines, Tod oder Sieg. Denn eure Ehre, sie hieß Treue. Vor dem Gegner zeigtet ihr keine Scheue. Eure Ehre, sie hieß Treue. Vor dem Gegner zeigtet ihr keine Reue. Einer für alle und alle für einen, das war euer Schlachtruf vor Deutschlands Feinden. Einer für alle und alle für einen, das war euer Schlachtruf vor Deutschlands Feinden. Russland lag dir im Schützengraben bei unvorstellbaren teils minus 50 Graden. 10:1 war das Verhältnis in der Schlacht. Ihr kämpftet gegen eine große Übermacht. Dem Stahlgewitter hieltet ihr 6 Jahre stand. Es ging um Führer, Volk und Vaterland. Denn eure Ehre, sie hieß Treue. Vor dem Gegner zeigtet ihr keine Reue. Eure Ehre, sie hieß Treue. Vor dem Gegner zeigtet ihr keine Scheue. Ja, einer für alle und alle für einen, das war euer Schlachtruf vor Deutschlands Feinden. Einer für alle und alle für einen, das war euer Schlachtruf vor Deutschlands Feinden. Stellt ihr euch den Alliierten entgegen. Es ging um unser aller Überleben. Ein erbitterter Kampf wurde entfacht. Deutsche Soldaten in Gefangenschaft noch umgebracht. In Oradour setzten Partisanen eine Kirche in Brand. Als Täter wurde die 2. Division benannt. Doch eure Ehre, sie hieß Treue. Vor dem Gegner zeigtet ihr keine Scheue. Eure Ehre, sie hieß Treue. Vor dem Gegner zeigtet ihr keine Reue. Ja, einer für alle und alle für einen, das war euer Schlachtruf vor Deutschlands Feinden. Einer für alle und alle für einen, das war euer Schlachtruf vor Deutschlands Feinden. Denn eure Ehre, sie hieß Treue. Vor dem Gegner zeigtet ihr keine Scheue. Eure Ehre, sie hieß Treue. Dem Gegner zeigtet ihr keine Reue. Ja, einer für alle und alle für einen, das war euer Schlachtruf vor Deutschlands Feinden. Einer für alle und alle für einen, das war euer Schlachtruf vor Deutschlands Feinden. Kam für euch nie in Frage. Ihr kämpftet bis zum Tod gegen die rote Plage. Ihr wart die besten Soldaten der Welt. Ein jeder von euch war ein germanischer Held. Den Endkampf tratet ihr vor der Reichskanzlei an. Geschlossen standet ihr Mann für Mann. Denn eure Ehre, sie hieß Treue. Vor dem Gegner zeigtet ihr keine Reue. Eure Ehre, sie hieß Treue. Vor dem Gegner zeigtet ihr keine Scheue. Ja, einer für alle und alle für einen, das war euer Schlachtruf vor Deutschlands Feinden. Einer für alle und alle für einen, das war euer Schlachtruf vor Deutschlands Feinden. Eure Ehre, sie ist Treue. Gegner zeigtet ihr keine Scheue. Eure Ehre, sie ist Treue. Vor dem Gegner zeigtet ihr keine Reue. Ihre, sie ist Treue. Vor dem Gegner zeigtet ihr keine Scheue. Eure Ehre, sie ist Treue. Vor dem Gegner zeigtet ihr keine Reue. Ja, einer für alle und alle für einen.